WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und der erste Anruf heute Nacht ist der Christian und der ist 50 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Christian. Ich wollte erst mal sagen, schön, dass ich mal jetzt endlich ankomme, seit der 80er Jahre. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Weil ich in Spielhallen gearbeitet habe und immer versucht habe, bei dir anzurufen. Und jetzt hat's geklappt. Das ist toll. Jetzt hat's geklappt. Über was reden wir, Christian? Wir reden über langjährige Vergewaltigung. Oh. Bist du selbst betroffen? Ja. Erzähl. Pass auf, es ging darum, dass ich von meiner Mama geboren wurde. Meine Mama starb nach meiner Geburt. Ja. Und ich bin dann ins Kinderheim nach Dortmund gekommen. Mhm. Und mit 6, 7 hat mich mein Vater aus dem Kinderheim rausgeholt. Mhm. Und hat mich dafür verantwortlich gemacht, dass seine Frau gestorben ist. Ach du lieber Gott, das hat er dir, dem Kind, gesagt? Ja. Du bist schuld, dass die Mama tot ist? Richtig. Und von dem Zeitpunkt an durfte ich auch keine Kleidung mehr tragen. Zu Hause. Und er hat mich sofort befohlen, das an ihm zu tun, was seine Frau an ihm getan hat. Das heißt also mit allen Pipapo, das ist also Oralverkehr und den ganzen Mist, den man den Frau und Mann getan hätten, habe ich machen müssen. Und du durftest zu Hause keine Kleidung anziehen? Nein, durfte ich nicht. Nein. Nie, du bist immer nackt rumgelaufen? Richtig, und ich musste auch rauchen. Warum das? Weil er gesagt hat, dadurch kriegte man als Junge Haare auf der Brust. Das ist ja unglaublich. Du bist doch dann natürlich auch zur Schule gegangen in dieser Zeit. Das war der einzigste Lichtblick an der Sache, weil man klingt ja als Kind sowieso ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Mm-hmm. Aber weil ich ja kein Schulbrot hatte, kein Tuniske hatte, hat sie sich dann so ein bisschen um mich gekümmert. Die Lehrerin? Die Lehrerin, ja. Genau. Hast du der Lehrerin eine Andeutung gemacht, was da zu Hause abgeht? Domian, ich wusste gar nicht, wie man das sagt. Ja, ich verstehe. Weil da hält man seinen Mund, weil man wusste ja, ich musste ja meinen Vater dann auch besoffen von der Arbeit abholen. Aber du hast schon als Kind gespürt, dass da Unrecht geschieht, schweres Unrecht. Das hat mir seine Mutter gesagt, also theoretisch meine Oma. Ach, die hat das mitbekommen? Ich habe da mal gesagt, ich kenne Papas Penis. Hm. Ja, du kennst, da ist die hellhörig geworden. Ah. Ja, und dann hat die mich nach Hamm gebracht zum Jugendamt. Wie alt warst du da? Etwa 11, 12, so circa. Ja. Und dann hat die mich nach Hamm zum Jugendamt gebracht. Mhm. Und die haben mich dann, wenn du schon mal gehört hast, Kreis Soest. Ja. Ins Kinderheim Werl gebracht. Aha, das heißt, die haben dich dann von deinem verbrecherischen Vater Gott sei Dank weggeholt. Richtig. Ist der Aber Domian, wenn du glaubtest, es ginge dann gut, dann irren wir uns. Es ging Weil nicht da gut. Hat nämlich das Franziskanerkloster Bescheid gekriegt. Erzähl mal, was passiert ist? Ja, was da passiert ist, der stellvertretende Heimleiter war ein Franziskaner. Mhm. Und der hat gedacht, ja, dann machen wir da mal weiter, wo der Vater aufgehört hat. Wusste der denn, was passiert war? Ja, der ist informiert worden durch die Stelle als stellvertretender Heimleiter natürlich, ne? Durch das Jugendamt. Das heißt, dieser Franziskaner hat dich dann wieder sexuell missbraucht? Richtig. Und der hat in seinem Zimmer, hat er in Werl im Kloster, hat er sogar Filme von nackten Jungs gehabt. Und ich musste dann ihn auch befriedigen und an ihn dieses und jenes machen. Also das, was du bei deinem Vater auch machen musstest. Richtig, hat richtig. Hat dieser Pater oder wie man das nennen mag? Franziskaner. Franziskaner-Pater. Hat der dich auch vergewaltigt? Der auch, ja. Der hat auch mich auch angefasst und der hat auch gesagt, zieh dich aus. Mhm. Ne? Und Wie lange ging das denn dann noch? Das ging dann bis 16, 17, weil da waren dann hinterher Drohungen. Von wem Drohungen? Von ihm selber. Welcher Art? Weil als Heimkind würde man mir sowieso nicht glauben. Mhm. Und ganz zu schweigen, weil er ja stellvertretender Heimleiter ist, würde man da gar nichts von annehmen, was ich da reden würde. Ja, also er hat dir gedroht. Und wie kam es dann, dass es dann zu Ende war mit dem Horror? Das war eine ganz blöde Geschichte. Und zwar hatte das Kinderheim in Werl ein Schwimmbad. Mhm. Und grundsätzlich waren immer bei Jungs, und ich war ja auch darunter, Badehosen verboten. Mhm. Und dann kam der Zeitpunkt. Wie, Moment, Badehosen verboten? Wo der eigentliche Heimleiter kam. Ich muss mich mal fragen, Badehosen waren im Schwimmbad verboten? Jungs. Ja, also Jungs durften keine Badehosen im Schwimmbad anziehen? Nein. Ihr solltet nackt schwimmen? Richtig. Weil er das so wollte? Weil da pädophile Erzieher auch waren, die das auch gar nicht wollten. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer wollte das gar nicht? Der stellvertretende Heimleiter nicht. Und dann hieß noch einer Chorhaus, der hat auch auf Jungs gestanden, der hat auch gesagt, Badehosen braucht er nicht. Ist denn die ganze Sache dann aufgeflogen, dass du erlöst wurdest, oder was ist geschehen? Erlöst ist gut, ja. Dann kam, wie gesagt, der Heimleiter rein. Ich war gerade dabei, aus dem Wasser zu gehen, um mich abzutrocknen. Domian, ich kriegte einen geschossen, dass ich in die Kabine flog. Warum bekamst du einen geschossen? Weil er gesagt hat, warum hast du keine Badehose an? Obwohl du eigentlich, aber du wurdest doch dazu gezwungen, keine anzuziehen. Richtig. Na, lange Rede, kurzer Sinn jetzt. Warum war es dann zu Ende? Nachdem dann mehrere Kinder da wohl oder Jugendliche, die dann langsam heranwuchsen, sich an gewissen Leuten, ich weiß nicht wen, aber an gewissen Leuten, glaube ich, über die Eltern. Ach so, man hat sich an die gewandt und dadurch entstand ein Druck. Genau. Und dann wurde das Kinderheim geschlossen. Lass mich noch was fragen. Ist dieser Täter oder die Täter im Kinderheim, sind die je belangt worden? Das ist nämlich das Problem, Domian. Ich hatte null Ahnung von irgendwelchen Gesetzen. Mhm. Und ich habe nur hintergehört, dass der Koch und der Bruder Ludger hieß der, nach Köln abgehauen ist. Also das heißt im Klartext, es ist niemand belangt worden. Es ist keine Anzeige erstattet worden und es ist alles so im Sande verlaufen. Richtig. Und dein Vater ist auch nie angezeigt worden. Wo ich es machen wollte, wo mir eine Vorarbeiterin aus der Spielhalle gesetzlich mithelfen wollte, habe ich von der Stadt Bremen einen Anruf gekriegt, dass er sich wohl totgesoffen hat. Mhm. Dann und da habe ich gesagt, ja nun, Gerechtigkeit geht ja auch ihren Weg, ne? Ja, das heißt, du hast die ganzen letzten Jahre oder Jahrzehnte auch gar keinen Kontakt zu ihm mehr gehabt. Nein, der hat sich auch nicht mehr gemeldet. Nur was mich aufgeregt hat, was mich sehr gestört hat, ist, ich habe einen meiner zwei Brüder getroffen, habe den besucht und was macht der? Der spricht mit seinem Vater. Ist den Brüdern denn dasselbe widerfahren wie dir? Nein, weil ich der Jüngste bin. Ah ja. Der hat auch damals vom Jugendamt das Sorgerecht gekriegt, von dem Jüngsten. Mhm. Das hat den ältesten Bruder sowieso aufgeregt. Ja, du hast warum, heute... weiß ich nicht. Und ist... heute, Domian, habe ich große Schwierigkeiten, bei Männergruppen zu sitzen. Ich habe keinen Arzt, Ärztin. Mhm. Du sagst, du hast Schwierigkeiten, bei Männergruppen zu sitzen. Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, es gibt ja sowas wie zum Beispiel gibt es ja so Vereinsgruppen. Mhm. Ne? Dir ist es unangenehm, im Kreis überhaupt von Männern zu sein. Richtig. Ah, ich verstehe, ja. Warst du in deinem Leben mal in einer Beziehung? Ich bin verheiratet. Ach, du bist verheiratet. Und ich liebe meine Frau sehr. Das und sie unterstützt mich auch. Das ist ja schon mal ein großes Glück in all dem Unglück, was du hast erleiden müssen. Ja, und heute ist das so, ich ziehe mich dann auch sofort zurück, wenn irgendwas mit Männern in Frage kommt, ne? Mhm. Warst du denn im Laufe dieser vielen Jahre irgendwann mal in einer Behandlung, einer Therapie? Ich habe eine Therapie gemacht. Mhm. Und ich habe auch eine Ärztin gehabt. Nur manchmal ist es ja so, dann spielen ja die Krankenkassen verrückt, ne? Hast du denn dann für sagen dich die, meine Therapeutin sagt ja, ich bin auch telefonisch mit einer Selbsthilfe, mit einer Gruppe der Vergewaltigung der älteren Menschen. Ja. In Berlin, mit der Frau spreche ich ja auch. Ach, du bist in Kontakt also mit Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Richtig. Und da du mich heute anrufst, gehe ich auch davon aus, und das hört man ja auch, dass dir das immer noch sehr, sehr nahe geht, das Ganze, die Vergangenheit, was auch verständlich ist, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, dann zieht man das ja durchs ganze Leben mit sich mit. Oh, ja. Ja, das glaube ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn irgendeiner auf mich zukommt, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Und Frau Dr. Hesse ist die Psychologin und sie hat zu mir gesagt, weil die Krankenkasse nicht mehr mitgespielt hat, hat aber gesagt, dass es muss eine tiefen Psychotherapie geben. Naja, das scheint dann ja auch ein guter Ratschlag zu sein. Ja. Lieber Christian, ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir auch noch vielleicht den einen oder anderen Ratschlag gibt. Das ist heute nach dieser Biene, die hier bei mir ist, im Hintergrund. Oh, super. Ja, und dieser Biene wird dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ich bedanke mich bei dir für das Vertrauen, dass du mir und uns das hier erzählt hast. Und Domian, ich weiß, ich bin ein absoluter Fan von dir und ich gucke das auch. Ja. Bekomme ich denn auch eine Karte von dir? Ah, natürlich. Na, natürlich, sehr gerne. Du gibst der Sabine gleich deine Anschrift. Ja, weil ich wollte dir jetzt das nicht sagen, weil du mal gesagt hast, das kann man ja später klären. Ja, ne? Ja. Ist schon Domian, aber ich fand das so cool, Leute. Ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute und ich freue mich, weißt du, das ist so traurig, was du erzählt hast, aber ich freue mich so sehr für dich, dass du eine tolle Frau hast und dass ihr beiden euch sehr liebt. Meine Frau sehr. Ja, das ist sehr schön. Das sei dir wirklich von Herzen gegönnt. Alles Gute von Herzen weiterhin, lieber Christian. Und Domian, du bleibst bitte bei uns. Ja, ich bleibe bei euch. Keine Sorge, keine Angst. Okay. Du legst auf und die Sabine ruft dich an. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen heißt unser Thema heimlich beobachtet. Näheres dazu gleich. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Thomas und Thomas ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Thomas. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil ich eine etwas außergewöhnliche Nebenbeschäftigung habe. Und zwar bin ich Flirtcoach. Oh, guck. Du bist Flirtcoach. Was machst du hauptberuflich, vorab gefragt? Hauptberuflich bin ich an der LMU in München und promoviere in Jura. Ach, das sind ja kuriose Kombinationen. Der zukünftige, das ist sehr kurios, ja. Der zukünftige Jurist und der Flirtcoach. Genau. So, jetzt erklären wir mal ein bisschen, wie man Flirten trainiert. Also, es läuft im Grunde so ab, ich habe eine Anzeige geschaltet in der Zeitung und im Internet, ich habe keine Homepage. Mhm. Und dort melden sich dann unter der Nummer Männer, beziehungsweise schreiben mir eine Mail. Mhm. Und Also du coachst nur Männer? Ich coach ausschließlich Männer, ja. Coachst du Männer, die mit Frauen flirten oder die mit Männern flirten wollen? Ich coache Männer, die mit Frauen flirten. Also ich bin selber heterosexuell. Ja, okay. Und würde es mir auch nicht zutrauen, da dann die, in die andere, im anderen Bereich in die andere Richtung zu coachen. Ja. Ja, okay. Dann hast du diese, hast das geschaltet und dann? Jedenfalls, also die melden sich dann bei mir zu Genüge. Ich bekomme pro Tag ca. 100 Anfragen. Aber wie kommst du überhaupt auf die Idee? Was qualifiziert dich? Das ist ja das Fatale bei diesen Coaching-Sachen. Im Grunde muss man da ja nicht qualifiziert sein. Ah. Also ich bin, ich habe weder eine psychologische Ausbildung noch sonst irgendwas, sondern ich bin einfach ein Beobachter. Also es ist eine clevere Geschäftsidee, wo du gedacht hast, da könnte man was machen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich biete es mal an. Genau. Ich möchte nicht sagen, dass ich keine Ahnung habe. Also ich habe mich da in das Thema eingelesen. Es gibt ja da aus den USA eine Pickup-Community, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie man Frauen umkriegen kann. Ja, aber du schöpfst jetzt nicht aus großer eigener Erfahrung, dass du jetzt schon 1000 Frauen hattest oder so. Doch, ich schöpfe aus eigener Erfahrung. Wie viele Frauen hattest du schon? Meinst du jetzt feste Beziehungen oder lose Sexualpartner? Sagen wir mal so alles zusammen. Alles zusammen 50. Okay. 25 ist okay. Ist nicht so die Riesenmenge jetzt für einen Coach, aber ist schon okay. Du weißt, wovon du sprichst auf jeden Fall. Ich weiß, von was ich spreche und vor allem ist es so, dass ich die Menge praktisch erhöhen könnte, aber es hat auch viel mit eigener Entwicklung zu tun und es ist die Frage, was man sucht. Ja. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Ich mache das mittlerweile 3 Jahre. Ja, ja. So, jetzt spielen wir es einfach mal, machen wir es mal ganz konkret. Ich bin eher ein schüchterner Typ. Genau, du bist ein schüchterner Typ. Genau, und melde mich bei dir und sag, Thomas, ich traue mich, keine Frauen anzusprechen. Was machst du mit mir? Wie gehst du vor? Genau. Ich schreibe dir erstmal, wie geht das dann? Dann lasse ich dich den Wunsch formulieren, also praktisch so ein gewisses Ziel, was möchtest du erreichen? Alles noch per Mail oder wie? Nein, ich rufe dann sofort an, weil die Sachen müssen sich per Mail nicht klären. Okay, also es geht dann erstmal, geht es dann nur telefonisch oder triffst du dich das mit dem Mail? Also das geht nur telefonisch, dafür habe ich ein Vorgespräch. Und dann würde ich dich ein Ziel formulieren lassen. Was möchtest du erreichen? Okay, das machen wir jetzt mal. Also ich rufe dich dann an und sage, Thomas, ich bin sehr schüchtern. Ich habe schon seit 5 Jahren keine Frau mehr gehabt. Und ich habe kalte Hände und zittern, wenn ich vor einer tollen Frau stehe. Was soll ich machen? Genau, dann frage ich dich, okay, möchtest du jetzt die Frau deines Lebens kennenlernen? Ja, oder, ich möchte schon eine große Liebe kennenlernen. Okay, und das ist dann der Punkt, bei dem ich dann tiefer gehe und frage, woher mal denn diese Schicht... Ja, mach mal, leg mal los. Was würdest du mich dann fragen? Ich würde dann fragen, was dich daran hemmt, eine Frau anzusprechen. Ich kann es dir nicht sagen, ich bin so aufgeregt. Ich habe, also, wenn ich so theoretisch drüber nachdenke, könnte ich 1000 Sprüche so formulieren, aber wenn ich dann vor einer Frau sitze oder die sehe, wird mir halt kalt und heiß und ich... krieg nicht mal Smalltalk hin und stotter nur irgendwie dummes Zeug rum. Oder aus Angst gehe ich schon der Situation aus dem Weg. Lernst du denn Frauen kennen? Ja, schon immer wieder. Aber du kannst sie dann praktisch nicht in ein Gespräch verwickeln? Sehr schwer, ja. Ich bin zu aufgeregt. Okay, das wäre dann der Punkt, wo ich sehen würde, dass die Ziele bei dir realistisch sind in dem Vorgespräch. Ja. Also es ist klar, wenn ich einen schüchternen Typ anrufe und sagt, mein Ziel ist es, ich möchte jetzt in den nächsten Wochen mit 20 Frauen schlafen. Das, okay, das kann nicht funktionieren, nee. Das geht nicht. Aber in dem Fall habe ich eingeschätzt, dass die Ziele realistisch sind. Ja, ich bin ein seriöser Anrufer für dich. Genau. Ja. Und dann würde ich Ihnen, also den Anrufer, meine Preise sagen. Gut, dann frage ich dich. Verlangen. Ja, Thomas, wenn du mir helfen kannst, wie viel kostet denn eine gute Beratung? Also meine Beratung sieht so aus, dass wir je nachdem, also ich gehe mit ca. 90% der Männer dann abends weg. Ach doch, du triffst die dann doch? Ja, ich treffe die immer persönlich. Ach so, ja, okay. Es geht dann ausschließlich über persönlichen Kontakt. Gut, ja. Mit ca. 90% der Männer gehe ich abends weg in Bars oder Diskotheken. Mhm. Und okay, dann geh mit mir. Aber noch weiß ich gar nicht, ich fragte, wie viel das kostet. Genau. Ein Abend kostet bei mir, je nachdem, wie lange man weg ist, zwischen 200 und 300 Euro. Wow. Und ich muss dich dann noch frei halten an dem Abend? Nein. Also die Getränke sind dort enthalten, weil es soll natürlich nicht den Anschein machen, dass derjenige, der gecoacht wird, mich die ganze Zeit einlädt. Ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, Klammer auf, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn du jetzt so leicht bisexuell wärst, die Kerle auf die Art und Weise selbst anzubaggern. Klammer zu, aber du bist ja heterosexuell, müssen wir nicht vertiefen. So, ich sage dir zu, Thomas, gut, mir ist die Liebe 300 Euro wert, ich treffe mich mit dir. So, jetzt gehen wir beide zusammen in eine Bar. Was passiert dann? Was machst du mit mir? Ich bin aufgeregt. Okay, so. Du bist aufgeregt, ja. Dann versuche ich zu ergründen, warum du aufgeregt bist. Ja, weil ich jetzt in der Stresssituation bin. Vielleicht sehe ich jetzt irgendeine Frau, du guckst mir zu, also ich bin aufgeregt. Genau. Dann funktioniert es so, dass ich anfange, dann jeweils Frauen anzusprechen. Ach, du sprichst Frauen an? Für mich genau. Quasi? Ich fange an, Frauen anzusprechen und es ist so, ja, Halt. Sprichst du die Frauen an, von denen ich dir gesagt habe, die da hinten finde ich scharf? Nein, einfach so. Ich spreche für mich Frauen an. Ja. Und es ist so, dass man bei, wenn man Frauen anspricht, ungefähr ja zur Hälfte immer einen Korb bekommt und dann provoziere ich praktisch, dass ich eine Abfuhr bekomme und dann sieht mein Coaching-Partner natürlich, anderen geht es auch noch so. Ja, also die Angst ist ja vor der potenziellen Abfuhr da. Weil es ist ja was Erniedrigenderes. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich will jetzt endlich eine Frau ansprechen und erfolgreich sein. Hilf mir. Ja. Und also ich gebe ihm bestimmte Verhaltensweisen. Also ich sage ihm, er soll eine ansprechen. Gut, soweit. Das hätte ich auch allein gewusst. Genau, wenn er sich das schon nicht traut, dann muss man ergründen, warum traut er sich nicht. Es ist wirklich die Angst vor der Abfuhr, Selbstwertgefühl niedrig. Ja, ja. Und dann versuche ich da aufzubauen. Also im Grunde sage ich ihm, er ist ein toller Typ. Es ist völlig normal. Das ist das, was ich ihm dann zeige, dass man Abfuhren bekommt. Er soll sich da nicht zurückwerfen lassen. Okay, sage ich zu dir, schöne Worte, aber ich bin trotzdem aufgeregt. Ich traue mich nicht. Was dann? Dann gehen wir zusammen. Also, du gehst mit mir zusammen zu der Frau. Dann sagt die Frau, du hast überall Tassen im Schrank. Was willst du mit dem Typ? Zu mir. Zum Beispiel, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen zäh mit dir. Mensch. Ja. Bist du erfolgreich mit dieser, bist du mit dieser Methode erfolgreich? Ich bin mit dieser Methode sehr erfolgreich, weil es praktisch, also es gibt in Flirt-Coaching gibt es im Grunde zwei Strömungen. Die erste Strömung ist, dass man über NLP, also. Nee, keine Theorie jetzt. Wir machen nochmal kurz weiter. Also gehst jetzt mit mir zusammen zu der Frau. Was sagst du zu der Frau? Ich sag zu der Frau, hallo. Hallo. Ich bin Thomas. Ist mein Freund XY. Ja. Domian? Das ist mein Freund Domian. Genau. Wir fanden dich gerade interessant. Ja. Und wir haben einfach gedacht, dass man dich mal anspricht. So. Dann versuche ich die Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Damit die Frau denkt, dieser Thomas ist immer ein toller Typ. Mit dem Thomas möchte ich gerne mal in Kontakt bleiben, denkt die Frau dann. Und das ist es, der Augenblick, wo man den Ball als Wingman natürlich dann seinem Coaching-Partner zuspielen muss. Ist das alles mühsam. Das ist sehr mühsam, aber so in der Praxis funktioniert es so eigentlich nicht. Was machst du denn, wenn das alles dann irgendwie nicht klappt und wenn dann dein Kunde Domian sagen würde, ach weißt du Thomas, eigentlich hätte ich Bock, die Nacht mit dir zu verbringen. Du, Domian, Domian, ich bin Jurist, ja. Für genügend Geld bin ich für alles zu haben. Also Thomas, das würde ich ablehnen. Ich fand es jetzt ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Wie viele Kunden hast du denn schon gehabt? Ich hatte ungefähr jetzt in den letzten 3 Jahren ca. 100 Kunden. Ach, ja gut, dann will ich mich nicht lustig über dich machen. Dann muss ich ja irgendwie. Von den 100 Kunden kann ich sagen, dass ich von ungefähr der Hälfte eine Rückmeldung habe, dass aufgrund der Abende oder des Abends, wo wir weg waren, sie in ähnlichen. Hallo? Ja, hallo? Ja, also die Rückmeldung hast du, dass das gut funktioniert hat. Der war gar keine Störung. Genau. So, ja. Mensch, und da hast du schon Fettkohle verdient, wenn man das mal hochrechnet mit deinem Honorar. Ja, und man muss auch sagen, also das Interesse ist wirklich groß. Ich kriege pro Tag mindestens 10 Mails. Ich wundere mich so ein bisschen, ich will dir nicht zu nahe treten. Es ist ja auch jetzt eine besondere Situation. Wir sind hier in der Öffentlichkeit und ich habe dich jetzt herausgefordert. Aber ich würde mir unter dem Code irgendwie so ein Typ vorstellen, der sehr eloquent ist, der schnell antwortet, der witzig ist, der pfiffig ist. Du bist ja eher so doch der Intellektuelle und der ein bisschen bedacht ist, ein bisschen langsam, aber offensichtlich funktioniert's. Genau, es funktioniert. Ja. Die Sache ist auch wichtig, wo man hin will. Also ich kann natürlich als Ziel schon formulieren, ist eine Frau möglichst schnell ins Bett zu bekommen. Da muss man eloquent sein, da muss man ein bisschen tough sein, da muss man schlagfertig sein, vielleicht ja ein bisschen auch selbstironisch. Oder die andere Schiene zu fahren, nämlich wirklich den eigenen Charakter zu vertreten und das darzustellen, was man selber ist. Thomas, das war ein kleiner Einblick in dein Hobby, das du uns gegeben hast. Aber du wirst das Hobby nicht ganz zum Beruf machen, oder? Irgendwann. Ich muss leider sagen, es ist eigentlich schade für die Gesellschaft, aber man könnte gut davon leben. Ja, das kann ich mir vorstellen, was du gerade gesagt hast. Ich sehe gerade, unsere Zeit rennt davon. Ich danke dir, dass du angerufen hast und uns ein bisschen erzählt hast und wünsche dir für dein Studium alles Gute und damit du noch viele Männer glücklich machst. Ja, Männer mache ich gerne glücklich. Alles Gute, Thomas. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.30 Uhr. Jetzt der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema heimlich beobachtet. Und ich frage euch, wer von euch hat schon mal zum Beispiel ein Verbrechen beobachtet, heimlich beobachtet oder anderen Menschen heimlich beim Sex zugeschaut? Also wer von euch war schon mal so ein richtiger handfester Voyeur? Wer von euch ist Stalking-Opfer oder wer von euch hat schon gestalkt? Und wer von euch wurde schon mal heimlich, einfach so heimlich beobachtet? Ich habe es ja gestern schon gesagt, es gab ja einige Supermarktketten, die ihre Mitarbeiter heimlich beobachtet haben, war ein großer Skandal damals. Vielleicht seid ihr Opfer davon geworden oder vielleicht seid ihr Opfer geworden von heimlicher Beobachtung durch euren Partner, der euch irgendwie heimlich beobachtet hat, weil er misstrauisch war, gefilmt hat, aufgenommen hat, was auch immer. Also, heimlich beobachtet. Ich möchte mit aktiven Leuten sprechen, die das tun oder getan haben und ich möchte mit Opfern von heimlicher Beobachtung sprechen und gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, 0 Uhr, dann sind alle Leitungen hier bei uns geschaltet. Heimlich beobachtet, morgen unser Thema, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Andreas. Andreas ist 41, guten Morgen. Hallo Andreas. Hallo Domian. Hallo Andreas, deswegen rufst du an. Ich grüße dich aus Hengwerder. Moin, moin. Von wo rufst du an? Aus Finkenwerder. Aus Finkenwerder, okay. Schön. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Mein Problem, sag ich mal, ich bin glücklicher Rentner schon. Ja, mit 41. Ja. Wie kommt das? Durch einen Gehirntumor, den ich schon weit über 30 Jahre, also 32 Jahre kann man sagen, habe ich den schon in mir drinne und erkannt wurde er 97. Da warst du ein Kind. Ja, in 97 ist das erkannt worden. Ach so, dass es ein Tumor war, ist das 97 erkannt worden? Ja. Und was hat man vorher angenommen? Also vorher hat meine Mutter gedacht, ich wäre süchtig, tablettensüchtig, weil ich habe, wie gesagt, Kopfschmerztabletten gefuttert, auf gut Deutsch. Und da meine Mutter ein bisschen in die Hinsicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen voreingenommen war, weil mein Vater hochgradiger Alkoholiker war. Mhm. Und deswegen hatte meine Mutter gleich gedacht, oh, der ist süchtig. Mhm. Und aber Andreas, die 80er Jahre waren ja nun auch medizinisch gesehen kein Mittelalter. Bist du denn nicht richtig untersucht worden? Nein, gar nicht. Und dann haben die immer was anderes getippt. Und wie gesagt, 97 ist es erkannt worden, wie ich meine Führerscheinausbildung begonnen habe und ich zuletzt nicht mehr richtig vernünftig sehen konnte. Da hat mein Fahrlehrer mehr gesehen wie ich. Und der ist immer explodiert im Auto. Mhm. Und dann bist du nochmal in ein anderes Krankenhaus gegangen und da hat man das diagnostiziert? Nein, denn konnte ich auf einmal gar nichts mehr sehen und da sagte mein Fahrlehrer, du brauchst unbedingt eine neue Brille. Wenn du die Ampel da hinten nicht siehst, dann brauchst du eine neue Brille. Mhm. Ja, gut. Ich zum Optiker, der hat eine 4 an der Wand geklatscht und ich habe dich gesehen. Mhm. Dann haben die gesagt, mit Linsen ist nichts zu machen, sie müssen zum Augenarzt. Mhm. Also ich zum Augenarzt, meiner hatte Urlaub. Mhm. Dann habe ich gedacht, oh, wo kriegst du jetzt so schnell einen her? Weil ich ja, wie gesagt, ich war in dieser Umbeschulung zu der Zeit. Mhm. Und da habe ich auch diesen Führerschein bekommen. Und das Problem war, da musste es schnell passieren. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, im Altona habe ich mir einen Augenarzt gesucht und habe auch eine Augenärztin gefunden. Und die hatte dann allerlei Tests mit mir gemacht. Mhm. Und dann sagt sie, an ihren Augen ist nichts. Da müssen wir dann mal einen Computertomographen machen. So, also sie hat mir dann eine Überweisung geschickt. Ich nächsten Tag hin, das war auf den Donnerstag. Und dann habe ich das so bums, batz vor den Kopf geknallt gekriegt. Ja, sie haben einen Gehirntumor, muss operiert werden. Und du bist dann auch operiert worden? Nein. Ja. Das muss ich dazu sagen. Wie gesagt, dann war ich Freitag gleich ins Krankenhaus geliefert. Also da hat meine Mutter angerufen, hat gesagt, du musst morgen ins Krankenhaus. Die hat schon angerufen, deine Ärzte. Hier, du musst jetzt ins Krankenhaus. Gut, jo, dann hat meine Sachen gepackt, morgen nächsten Tag hin und die haben dann mich in so eine Kernspinröhre geschoben und... Aber wie haben die denn dann den Gehirntumor, der dann diagnostiziert war, behandelt? Den haben sie auf Medikamente behandelt. Da sagte die Frau Dr. Hollenberg, hat gesagt zu mir, ich muss Ihnen gratulieren, 2 gute Nachrichten, Sie können ohne Operation nach Hause, aber wir werden Sie jetzt erstmal auf Medikamente einstellen und so wurde es auch gemacht. Bist du denn bis heute, Andreas, heute bist du 41, bist du noch keinmal operiert worden? Doch. Wie viel Mal bist du operiert worden? Zweimal. Also das erste Mal 2008, da hat meine Mutter gleich noch gesagt, wir müssen uns noch mal einen Hund anschaffen, sonst gibst du nämlich auf. Wir kaufen uns noch mal einen Dackel. Kann man denn, also das heißt, man kann durch die Operation den Tumor nicht restlos entfernen? Nein, der sitzt um eine Hauptschlagader und um den Nerven. Also sitzt ziemlich ungünstig, also vom Tumor aus ist es günstig, für mich ist es ungünstig. Und aber der wächst immer wieder nach? Der wächst immer wieder nach und das sind dann 2010 am 30.12. wurde ich zuletzt operiert. Und dann wurde ich bestrahlt und durch diese Bestrahlung geht's bergab, sag ich mal so. Wie geht es dir denn körperlich heute? Heute geht es mir, wie soll ich sagen, auf gut Deutsch beschissen. Beschreib mal deinen Zustand. Also, ich fühle mich ziemlich ausgelaucht. Ich habe auch keine lange Kräfte irgendwie zu laufen oder... Kannst du sehen wieder? Ich kann, wie soll ich sagen, ich habe so einen ungefähr etwas größeren Radius, als wenn man durch ein Ofenrohr sehen kann. Achso, also, also du kannst nur eingeschränkt sehen, du kannst dich auch nicht mehr so viel bewegen, weil du keine Kraft hast. Ja, und ich gehe, wie gesagt, ich habe hier einen Rentner Porsche. Was ist das? Weißt du, Das ist ein Elektromobil. Ach so, okay, ja klar. Ja, so und dann fahren wir an. Ich muss ja Ingo das, den Auslauf gewähren. Wer ist Ingo? Ingo ist mein kleiner Dackel. Ach so, Ingo. Und meine Mutter habe ich 7 Jahre lang gepflegt. Bis letztes Jahr, da kam Herr Hübner. Herr Hübner ist mein Hausarzt. Er sagte, na Herr, ich hab, Sie sehen aber schlecht aus. Ich sage, ja, sag ich, so fühle ich mich auch. Da sagt er, wo wollen Sie Ihr Geburtstag feiern? Ich sage, Herr Hübner, ich habe im Oktober Geburtstag und nicht hier jetzt im Januar. Haben Sie schon mal geguckt auf den Kalender? Da sagt er, Sie müssen die Reißleine ziehen. Wenn Sie die nicht ziehen, Sie sind ein kranker Mann und Sie haben weit über Ihre Kräfte gelebt und agiert. Gemacht. Nochmal zurück zu deinem Mobil. Ist das ein kleines Elektroauto oder ein Rollstuhl? Nein, das ist so ein Rollstuhl mit vorne einem Lenker. Ach so, ah ja, okay. Nicht? Mhm. Und zu Klo 22 ist das und der fährt 20 km/h. Ah ja, jetzt weiß ich. Kann man ja einstellen, wieso wie er fahren soll, so wie wenn Ingo mit mir am Deich entlang fährt oder so. Also Ingo, der kleine Dackel, ist für dich schon sehr wichtig und gibt dir sehr viel Freude. Ja. Ja. Du lebst aber sonst alleine. Ich lebe alleine, ja. Und hast du auch Schmerzen im Kopf? Ich habe sehr extreme Schmerzen manches Mal. Wie gesagt, ich habe auch Morphiumtropfen hier. Ich nehme den Tropfen ein und lege mich hin und dann bin ich, also das merke ich nur, weil mich Ingo immer mal anstoßt. Wahrscheinlich liege ich dann so ruhig da, als wenn ich schon nach Oma gegangen bin, sag ich mal so. Besteht denn die Chance oder die, dass man dich nochmal operieren kann? Und nein, das wird immer schlimmer und es wird immer extrem, also komplizierter, das zu machen. Ja. Es wird immer komplizierter, diese Operation. Ja, genau, wird immer komplizierter. Aber dieser Tumor, dieser Krebs, streut nicht noch irgendwo anders hin, in den Körper. Leider ja. Ich habe an der Niere einen Tumor, haben sie jetzt erst festgestellt. Mhm. Und manches Mal denke ich, wofür? Wofür lebst du noch? Vor allen Dingen, ich bin gelernter Bäcker und Konditor vom Beruf. Ich habe gerne geheimwerkt, wenn mein Bruder gesagt hat, du hast mal Lust mit bei mir im Haus. Aber das kannst du alles gar nicht mehr machen. Tapezieren, ich habe meine Sachen gepackt und bin hingefahren. Nee, das geht dann nicht mehr. Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht, ist deine Mutter verstorben? Nein, Gott sei Dank. Die ist in Heim und die erkennt mich gar nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe ja 7 Jahre gepflegt, aber aus einem anderen Grund. Und ein Jahr davon mit Demenz. Also das heißt, war auch noch eine schwere Belastung da. Ja. Hast du denn in diesen Jahren, du bist jetzt 41, auch irgendwie mal selbst ein Glück gefunden, eine Beziehung gehabt? Ja, ich hatte mal, ich habe, das Problem ist, ich habe nicht so wie ein normaler Mann. Dieser Tumor hat verhindert, dass ich sozusagen, wie soll ich das sagen? Hormonhaushalt bei mir ist im Eimer auf gut Deutsch. Also, ich verstehe. Das heißt, da ist gar kein Drang nach Sexualität bei dir? Nein, überhaupt nicht. Ja. Und nie gewesen? Nein. Ja, okay. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht erst gesucht. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich meine Mutter ja noch gepflegt. Ja, und da warst du beschäftigt. Ja, da war ich beschäftigt auf gut Deutsch. Und ich war ja auch in meiner Backstube immer noch beschäftigt. Ja. Nun hast du gerade gesagt, dass du eigentlich schon manchmal das Gefühl hast, du hast keine Kraft mehr und willst auch nicht mehr. Nein. Aber dann denke ich wieder an meinen kleinen Ingo. Den kann ich das nicht antun. Das stimmt. Weil ich habe nämlich keine Angst davor, vorm Sterben. Weil ich, wie ich im OP reingeschoben wurde, mein Bruder stand da, der hat gesagt, halt die Ohren steif. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, denk dran, Oma hat die Linsen noch nicht so weit. Weil ich immer gesagt habe, du willst die Oma? Im schlimmsten Fall, was mir passieren kann, ich wach bei Oma auf und der ist Linsen. Das ist kein Grund, traurig zu sein. Ja. Mensch, Andreas, es tut mir leid. Eigentlich mit deinem Schicksal müssten wir beide ganz lange miteinander reden, aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Du weißt ja, dass die Sendung immer begrenzt ist für die Anrufer. Ja, und ich habe, wie gesagt, nur eine ganz winzige Rente und jetzt ist nur mein Problem, ist ja noch das Größte. Mein Fernseher ist bald in einer, der ist 20 Jahre alt, was will man auch schon auch großartig von erwarten. Naja, ich muss das auch irgendwie noch hinkriegen. Wir rufen dich jetzt nochmal an, vielleicht können wir dir doch noch irgendeinen ganz guten Ratschlag geben, wo man auch dieses Problem noch lösen könnte. Ach, das wäre schön. Ja, das versuchen wir mal. Und ich wünsche dir von Herzen, du hast ein schweres Schicksal, da muss man gar nicht drüber reden. Und ich wünsche dir dennoch Kraft und vor allen Dingen Freude mit deinem Ingo. Ich glaube, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und solange Ingo quietschfidel ist und dir Freude macht, hast auch du Freude. Ja, genau. Und das sei dir von Herzen gegönnt. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal, ja? Gut. Vielen okay, Dank. Andreas, tschüss, ciao. Tschüss. 1.42 Uhr und noch ein Andreas und der ist aber 39. Guten Morgen, Andreas. Jo, hi, Domian. Hallo Andreas, weswegen rufst du an? Ich bin übrigens nicht 39, ich bin 38. Na gut, dann machen wir jetzt. Ja, und ich komme aus Niedersachsen und mein Thema ist, ich bin ein Adult Baby. Ah, das erklärst du mal uns unbescholtene Menschen, die das nicht wissen, also, was das ist. Also Adult Baby heißt, ich bin ein erwachsenes Baby und ich lebe auch so. Also ich trage Babysachen in Erwachsenengröße. Gerade jetzt im Moment auch? Ja, gerade jetzt auch. Ich habe gerade. Wie schade, dass ich nicht sehen kann. Was hast du an? Strampler. Ja. Pampers, also Windeln. Ja. Welche Farbe die Strampler? Rot, grün und so mit Blümchen und so. Okay, Pampers? Ja, Pampers, also richtig dicke Winter. Ja, und was noch? Und schönes Gummihörnchen. Natürlich. Ja, und so wie man sich das vorstellt. Und hast du auf dem Kopf was? Nein, auf dem Kopf habe ich nichts. Ja, und wie telefonieren wir gerade? Liegst du im Bettchen, im Kinderbettchen? Ich habe keine Laufsteine, aber ich habe so ein Kinderbett. Ja, also halt für Erwachsene, ne? Aber in dem Kinderbettchen liegst du jetzt nicht gerade. Doch. Doch, da liegst du. Ja, das Telefon steht daneben. Ja. Du willst sicherlich auch wissen, wo man die ganzen Sachen herbekommt, ne? Genau, das will ich auch wissen. Wo bekommt man die ganzen Sachen her, wenn ein Erwachsener... Ja, also, halt, wie groß bist du, um uns ein Bild zu machen? Wie groß bist du? Also, ich bin 1,88, 1,89. Also nicht gerade der schmalste und kleinste Mann? Nein. Nein? Und wo kriegt man jetzt die Babysachen für 1,88? Dafür gibt es halt Online-Shops. Bitte? Dafür gibt es Online-Shops. Ja. Also sogenannte Adult-Baby-Läden. Mhm. Und da kann man halt bestellen. Ja. Oder man kann auch direkt dahin gehen, direkt vor Ort Sachen auch einkaufen. Ja. Und diese Läden gibt es in allen Bundesländern mittlerweile. Und hast du denn auch einen Schnuller? Den habe ich auch. Den hast du? Da habe ich so eine Schnullerkette dran, den habe ich gerade um. Aber wie schade, ich sag's nochmal, dass ich dich nicht sehen kann. Sonst das ist doch, glaube ich, nicht alle. Auch noch so kleine Rasseln oder irgend sowas? Nein, Rasseln nicht. Schön mit Schnuller, das reicht. So, wie viele Stunden am Tag bist du Baby? Also tagsüber trage ich auch komplett meine Adult-Baby-Unterwäsche mit Windeln. Also ich trage auch in der Öffentlichkeit, auch auf Arbeit Windeln. Was machst du denn beruflich? Ich bin gelernter Friseur. Ach so, und beim Frisieren hast du deine Windeln an? Ja, also ich habe auch einen Windelbody drunter, der die Windel fest am Körper hält, dass sie nicht rutscht. Jetzt muss ich dich auch fragen, während du frisierst, pieselst du dir in die Hose, in die Windel? Natürlich, das gehört doch dazu als Adult Baby. Ich verstehe, jetzt müssen wir noch weiter fragen. Du pieselst nicht nur in die Hose, sondern du machst auch alles, in die Hose. Alles als Erwachsenenbaby, was auch andere Babys machen. Ne? Wie gut, dass ich nicht mehr zum Friseur gehe. Ich mache das ja immer selbst. Das ist ja kurios, wenn du hinter einem stehst und kackst dir da in die Hose. Das ist ja unglaublich. Ja, ich sag auch ganz ehrlich, ich bin glücklich damit, ein erwachsenes Baby zu sein und ich schäme mich da auch nicht. Andreas, ganz im Ernst, hat das eine sexuelle Ebene für dich auch, das Ganze? Sag mal so, es macht mich emotional glücklich, es erfüllt mich. Mhm. Und ich lebe das auch konsequent aus. Ich stehe dazu. Ja. Hast du denn auch jemanden, mit dem du das zusammen ausleben kannst? Dazu kann ich sagen, es gibt ja eine komplette Fetischszene für Windelliebhaber und Adult-Babys. Und da habe ich auch inseriere ich regelmäßig und bin auch auf der Suche nach einem weiblichen Adult-Baby. Und Du bist 38, das haben wir gerade berichtigt. Ja. Wie lange betreibst du dieses jetzt schon? Das ist ein Fetisch, habe ich schon seit Jahren. Mhm. Und intensiv ausleben tue ich ihn seit über ein Jahr. Hast du denn in dieser Zeit, während du dich damit beschäftigst, auch mit diesem Fetisch, hast du da dich mal in eine Frau, du bist offensichtlich heterosexuell, in eine Frau verliebt? Ja, natürlich. Hast du dich verliebt in eine Frau? Also ich bin heterosexuell, mhm. Das stimmt. Und ich bin seit über ein Jahr Single. Und ich suche eine Frau hauptsächlich in dieser Fetischszene. Da gibt es ja auch Frauen, die sowas mögen. Hattest du vorher auch eine ganz normale Beziehung schon gehabt? Ich hatte auch ganz normale Beziehungen, natürlich. Und jetzt, seitdem du den Fetisch richtig auslebst, gibt es noch keine Beziehung? Keine. Also ich suche ganz konkret in dieser Fetischszene eine Frau, mhm. die das auch so auslebt, weil die normalen Menschen, die sogenannten normalen Menschen, würde ich sie mal nennen, das damit nicht umgehen kann. Das ist mir schon klar. Das heißt, du könntest dich in eine Frau, die diesen Fetisch hat, durchaus auch verlieben, was dann weit über den Fetisch hinausgeht. Ja, klar, natürlich, mhm. Das ist klar. Das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn da ein Paar ist, das diesen Fetisch praktiziert, dann ist die ganze Wohnung sieht ja aus wie ein Kinderzimmer. Ja, da musst du sagen. Wie ist das denn mit dem Essen bei dir? Also Essen, Kochen und so tue ich ganz normal, ne? Also ich habe schon auch noch ein normales Leben. Mhm. Und diesen Fetisch lebe ich halt, bis ich eine Partnerin habe, für mich alleine aus. Ich habe aber allerdings durch diese Fetischszene auch schon ein paar Bekannte gefunden, die das auch ausleben. Aber dann könntet ihr doch mal so eine richtige schöne Fläschchenparty machen. Könnte man machen. Allerdings, man kann auch Windelpartys machen, alles Mögliche. Dann stinkt die Bude, wenn ihr Windelpartys macht. Ja. Na, aber im Ernst, wenn du so drauf bist, könntest du dir doch abends, wenn du dann Fernsehen guckst und da in deinem Kinderbettchen liegst, mal so eine lecker Fläschchen machen und da kannst du dann einen Schuss Wodka mit reintun oder weiß ich was. Ich trinke keinen Alkohol. Okay, dann machst du halt irgendwas Antialkoholisches und nuckelst dann in deiner Flasche. Ging doch, oder? Ja, sozusagen. Das kann man durchaus tun. Wie denkst du über diese doch sehr kuriose Lebensform? Wie ich darüber denke? Naja, ich lebe es aus, also finde ich es super. Das heißt, du bist mit dir im Reinen, und du hast es gerade ja auch schon so angedeutet, du bist so glücklich damit. Du hast keinen Leidensfaktor. Kein Leidensfaktor. Ich stehe dazu, ich lebe das aus. Ich trage auch in der Öffentlichkeit, hosenmäßig trage ich auch nur Latzhosen. Mhm. Ne, gehört sich ja als Riesenbaby. Ja. Und Weiß dein Chef, dein Friseurchef eigentlich Bescheid? Nein, die wissen das nicht. Die wissen das nicht. Ist das denn so, ich muss nochmal darauf zurückkommen, mit dieser Windel, ich komme gar nicht drüber hinweg, dass du da während der Arbeit in die Windel machst. Riecht das? riecht das dann nicht? Nein, das riecht gar nicht. Die Windeln heutzutage für Erwachsene, die sind so saugfähig, okay. Die dämmen das alles ein. Da merkt man gar nichts. Okay, Andreas, also die große Sehnsucht wäre, eine Frau zu finden, die genau so drauf ist wie du. Und die genau wie ich Windeln trägt und alles. Genau, und diese ganzen Babysachen mag. Und dann könntet ihr euch dazu zurechtfinden und euer bizarres Leben, weil es ein ungewöhnliches Leben ist, leben. Ja, genau. Das wäre dein Wunsch. Das wäre mein Wunsch. Dann wünsche ich dir, dass der in Erfüllung geht und wenn es auch noch so schräg sich anhört, wenn du damit glücklich wirst und mit einer Partnerin zusammen, dann soll es euer Weg sein und dann ist es auch in Ordnung. Ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Ja, dir auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. Da hat unser Baby aber zwischendurch mal heftig gelacht, ne, und richtig gekreischt, wie sich das auch gehört für ein Baby. Hier ist Rascha, 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Rascha. Hallo. Über was reden wir beide? Es geht um die Lippenkiefer-Gaumenspaltung. Über was? Was? Lippenkiefer-Gaumenspaltung. Ah, was man so Hasenscharte im Volksmund nennt. Richtig. Ja? Ja, das ist ja eine Beleidigung, aber es ist okay. Bist du betroffen? Ja, mein Sohn ist betroffen. Ach so, dein Sohn ist betroffen. Ja. Wie alt ist dein Sohn? 4 Monate. 4 Monate und er ist mit diesem Handicap, mit der Behinderung auf die Welt gekommen? Ja, leider. Beschreib mal, wie der Kleine aussah, als er auf die Welt kam. Es war ein Schock für mich und für meinen Mann und für unsere Familie. Es war alles noch sehr frisch und man hat ja, also es ist alles noch dick angeschwollen gewesen. Halt. Die Lippe war ja extrem offen, was ja immer auch so teilweise gewesen war. Also die Oberlippe ist wirklich ganz gespalten und offen, da ist nichts zugewachsen. Nee, da war einfach nichts zugewachsen. Also die Nase bis von der Lippe bis zur Nase halt, ne? Alles offen. Ja, also alles rohes Fleisch quasi. Richtig. So ist er auf die Welt gekommen. Richtig. Mhm. Und die eine Nasenseite war halt runtergezogen durch diese Spalte. Mhm. Und das war halt anfangs sehr schwierig für uns. Ist er erst 4 Monate alt. Ja. Kann man denn in dem jungen Alter da schon operativ was machen? Ja, haben wir gemacht mit 3 Monaten schon. Einmal den Mund von außen geschlossen. Und wie sieht es jetzt aus? Was ist dein Eindruck? Also ich muss sagen, die Ärzte in Hamburg haben das wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Wirklich, also man sieht nicht, dass es ein Kind von einer Lippenkiefer-Gaumenspaltung ist. Also man sieht das gar nicht, weil mit so einer guten Arbeit und sauber noch dazu, sogar die Nase ist sogar besser geworden, als sie vorher war. Mhm. Und von außen sieht es einfach gut aus. Natürlich sieht man natürlich, die Nase verwächst sich ja noch mehr, also sie wird dann noch mehr schief, sagt man. Mhm. Aber ansonsten, gut, die eine Lippenseite ist halt ein bisschen spitzer als die andere, aber es sieht wirklich sehr gut aus. Ist es denn jetzt mit diesem einen operativen Eingriff getan? Nee, also es gibt insgesamt 5 bis 7 Stück in den 14 Jahren, wird gerechnet. 5 bis 7 Operationen? Ja. Also bis zu seiner Pubertät quasi? Richtig, muss man auf jeden Fall machen. Mhm. Er bekommt jetzt erstmal noch ab dem neunten Monat bekommt er den weichen und den harten Gaumen operiert. Mhm. Also das sind dann innere Operationen, richtig. Also im Mund dann? Ja, richtig. Mhm. Und dann bekommt er zwischen den 7. und 8. Lebensjahr den Kiefer. Der muss ja auch operiert werden. Also man hat gesagt, man fängt doch früher an als geplant. Ich muss mal kurz fragen, das habe ich noch nicht gesehen, wie das von innen aussieht bei so einem kleinen Kind. Weil alles offen. Also von außen hast du es ja gerade gut beschrieben. Und innen, der Gaumen oben, ist das auch alles gespalten und offen? Alles gespalten, ja. Alles, stellen Sie sich vor, also es ist nicht so, also wenn er was trinken möchte oder was essen möchte, man sieht halt die Reste. Mhm. Und auch das Trinken hat Schwierigkeiten. Wir haben ihn immer früher, weil es verstopft sich ja. Er kann ja nicht schlucken. Mhm. Und das kommt ja alles in den Nasennebenhöhlen. Das kommt ja überall so, fließt ja überall durch. Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist wahrscheinlich ein großes Problem beim Essen, dass da die Speisereste oder die Milchreste oder was auch immer da hängen bleibt irgendwie. Und das könnten Entzündungen geben und so weiter. Na, Entzündungen Gott sei Dank nicht. Also sie hatten vorher eine provisorische Schiene in seinem Mund. Mhm. Aber dann haben die Ärzte gesagt, machen wir die Schiene raus, das war so eine Schiene, damit diese Öffnungen geschützt sind, damit nichts durchkommt. Mm-hmm. Aber man hat danach, weil es kommt was durch, der Kiefer wächst ja immer mehr und man kann nicht immer eine passende Schiene anfertigen, alle paar Monate, das geht halt einfach nicht. Und haben uns dann entschieden, wir lassen die einfach raus, die Schiene. Ja. Mein Gott, dann macht der kleine Kerl ja schon was mit. Ja, sehr sogar. Das muss ja, ob das weh tut, ja, ne? Ich denke schon, sicherlich. Also es sind auch zum Beispiel Trinken. Er kann manchmal nicht trinken, weil es eine Blockade, wir wissen nicht warum. Mhm. Ich stelle mir vor, wir geben ihm alle drei Stunden was und auf einmal geht es nicht. Er kann nicht trinken. Mhm. Wir wissen nicht warum. Mhm. So viele Operationen bis zum 14. Lebensjahr. Macht die Medizin, die Chirurgie, und das ist ja auch von außen vielleicht dann auch ein Teil der Schönheitschirurgie, sehr große Fortschritte. Hat man da die Hoffnung, dass er dann irgendwann als junger Mann fast normal aussehen wird und dass man nichts mehr sieht davon? Also die Ärzte meinen zu uns, das ist ja in Hamburg, ist es ja wirklich sehr, sehr fortführend. Also sie sind wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet mit dieser Technik, mit dieser Medizinsache halt. Und ich muss sagen, die meinten mir, es wird nicht zu 100% genauso aussehen wie dein Zwillingsbruder. Ach, es gibt einen Zwillingsbruder auch noch? Ja, es gibt einen Zwillingsbruder. Ah, wie schön. Danke. Wie schön, aber dann auch wiederum wie viel Arbeit für dich, ne? Ah, es ist okay, Gott sei Dank. Also sie sind ganz toll, die beiden. Mhm, wunderbar. Naja, und es ist halt nur so, die meinten, da sind natürlich ein paar Faktoren ein bisschen anders, aber man versucht wirklich das Beste, um ihn da besseren Weg zu begeben. Also kann man sagen, das ist jetzt alles sehr anstrengend und auch nervig und auch für ihn, für den Kleinen schmerzhaft, aber man hat eigentlich eine ganz gute Prognose. Ja, natürlich, also Gott sei Dank, wir waren ja früher nicht darauf vorbereitet. Mhm. So gesehen, also wir hatten echt Schwierigkeiten und sind auch so ein paar Sachen, die mich stören. Man sagt ja, es gibt jede 500. Schwangerschaft hier in Deutschland mit Lippenkiefer-Gaumenspalte, egal ob Gaumenspaltung oder nur Lippenkiefer zusammen. Und man macht nichts. Also die Läden oder so, man braucht Zubehör für solche Kinder, das gibt's einfach nicht. Man bietet nicht sowas an. Mhm. Gruppen gibt es nicht, keine Aufklärung. Gut, dann trägst du jetzt mit dem Anruf schon mal so ein bisschen dazu bei. In der Tat habe ich auch in den vielen Jahren hier noch nie dieses Thema behandelt. Insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du angerufen hast und uns ein wenig darüber erzählt hast. Also das muss mehr in die Öffentlichkeit und vielleicht auch, es müssen Selbsthilfegruppen gegründet werden. Daraus entstehen auch wieder neue Informationsquellen und so weiter. Ja, also wie gesagt, es ist ganz schwierig gewesen. Der Junge hat ja immer nur rumgeschrien. Man wusste nicht, wie wir ihn beruhigen, sondern sogar die Ärzte haben gesagt, ja, fragen Sie ihn oder geben Sie mir was zu essen halt. Das mehr Essen können wir ja auch nicht für ihn geben, weil sonst verstopft sich ja alles, kriegt er keine Luft halt. Ich habe dann irgendwann nach mehreren Suchen gefunden eine Person aus dem Internet, die meinte mir, du kannst dich über die LKGS, Lippenkiefer-Gaumenspaltung, das ist also eine Gruppe. Und aber wiederum sehr schwierig zu finden, die findet man nicht einfach so, jetzt mal, ich gebe das mal ein und dann bin ich drinnen in irgendeinem Forum. Sag ganz schnell, wie man sie findet. Also wie man sie genau findet, das ist... sag schnell, die Sendung ist gleich rum. Ganz schnell. Auf einer Facebook-Seite und man gibt Freunde LKGS, also Lippenkiefer-Gaumenspaltung. Lieber Ascha, ich danke dir für den Anruf und dass die Infos noch rübergekommen sind. Alles Gute wünsche ich dir und deinem kleinen Sohn. Dankeschön. Tschüss, ciao. So ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen heißt unser Thema Heimlich beobachtet. Möchte mich mit Opfern von heimlicher Beobachtung gerne unterhalten und mit heimlichen Beobachtern, also Tätern. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.